Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Und heute mit einem Hörspiel mit Oskar Werner als Erzähler. Oskar Werners Stimme war von eigener Qualität. Sanft und zugleich raumgreifend, poetisch und musikalisch. Als Filmschauspieler hat Oskar Werner international Karriere gemacht. Seinem Selbstverständnis nach war er aber immer Theaterschauspieler. Allerdings gibt es von ihm nur eine einzige Aufzeichnung in Ton und Bild, Goethes Torquato Tasso 1963. Denn Theater, so Oskar Werner, Theater ist ein dem Augenblick verpflichtetes Medium. Deshalb verweigerte Oskar Werner Film, Fernseh oder auch nur Tonaufnahmen von Theateraufführungen. Ende der 1950er Jahre und in den 1960er Jahren hat Oskar Werner für uns glücklicherweise bei 5 Hörspielen mitgewirkt. Eines davon wollen wir Ihnen heute präsentieren. Max Ophüls Hörspielfassung von Goethes Novelle. Hier in seinem Alterswerk fasst Goethe seine Anschauungen über Kunst, Natur, Gesellschaft, Moral und Glauben in kunstvoller, klassischer Form zusammen. Wie es der von Goethe definierte Charakter einer Novelle verlangt, steht eine unerhörte Begebenheit im Mittelpunkt der Erzählung. Worum geht es? Ein junger Fürst bricht an einem Herbsttag zur Jagd auf. Da kann seine junge Frau natürlich nicht mit. Er empfiehlt ihr einen Ausflug, einen Spazierritt in die nahe Stadt. Ihr Onkel und ihr Diener Honorio sollen sie begleiten. Was als Ausflug durch eine idyllische Landschaft beginnt, endet dramatisch. Die drei erleben mit, wie es im Jahrmarkt der Stadt zu brennen beginnt. Ein Tiger und ein Löwe, die sie zuvor noch im Käfig bewundert haben, brechen aus. Als der Tiger die Fürstin zu bedrohen scheint, tötet ihr Diener, zur Verzweiflung der Zirkusleute, das zahme Tier. Denn dass das Tier harmlos gewesen sein muss, merkt man, nachdem das Kind der Zirkusleute den Löwen unwissend und arglos und, wie es wörtlich weiter heißt, in natürlicher Zuwendung besänftigt. Und darum ging es Goethe. Zu zeigen, wie das Unbändige, Unüberwindliche oft besser durch Liebe und Frömmigkeit als durch Gewalt bezwungen wird, war die Aufgabe, schrieb er 1827 nach Vollendung seiner Novelle. Und dieses schöne Ziel, welches sich im Kinde und Löwen darstellt, reizte mich zur Ausführung, so Goethe. Kurz noch zur Entstehungsgeschichte des Hörspiels, bei dem der berühmte deutsche Filmregisseur Max Ophüls Regie geführt hat. Während des Krieges, während meiner Emigrationsjahre, so schrieb Max Ophüls, geriet ich nachts in Hollywood über die Novelle. Ich hatte sie bis dahin nie gelesen. Und während dieser Tage brannte drüben in Europa meine Heimatstadt. Wusste ich nicht mehr von meinen Freunden oder Verwandten, ob sie in den Konzentrationslagern oder in den Armeen je diese Zeit überleben würden. Goethes Novelle als Inbegriff deutscher Kultur, als positive Utopie, hat Ophüls in dieser Situation nachhaltig beeindruckt. Ophüls versuchte nach Ende der Nazi-Herrschaft diese seine Leseerfahrung mit den Erzählmitteln des Radios nachzubilden, durch eine Art inszenierter Lektüre, die sich selbst illustriert mit Stimmen, mit Geräuschen, mit einer melodramatisch eingesetzten Musik. Diese Produktion aus dem Jahr 1953 wurde, und das ist vielleicht für Hörspielspezialisten interessant, ein Prototyp des epischen Hörspiels. Hören Sie also heute im Ö1 Hörspiel einen mehrfachen Klassiker. Goethes Novelle mit Oskar Werner als Erzähler, mit Käthe Gold, Erik Schumann, Willi Birgel, Therese Giese und anderen in der Regie von Max Ophüls aus dem Jahr 1953. Thank you.

Das ist Keith Jarrett mit Over the Rainbow, aufgenommen in der Mailänder Scala im Februar 1995. Keith Jarrett und Over the Rainbow. Zu unseren Hinweisen auf zwei Lyriksendungen in Ö1. Heute um 22.05 Uhr in den Nachtbildern liest Georg Bydlinski eigene Gedichte. Und morgen in Du holde Kunst können Sie Julia Gschnitzer mit Gedichten von Francisco Tanza hören. Titel der von Gudrun Hamböck und Beate Linke-Fischer gestalteten Sendung Du batest mich, der ich dich bitten sollt. Thank you. Sie hörten Keith Jarrett, Jan Gabarek, Bally Danielson und Ion Christensen mit einer Komposition von Keith Jarrett, Country, vom Album My Song, aufgenommen in Oslo 1977. Nächste Woche im Ö1-Hörspiel Heroin, ein dokumentarisches Hörspiel über eine Droge, die als Hustenmittel erfunden wurde. Im Ö1-Hörspiel, nächsten Samstag um 14 Uhr. Fünf.